Das ist alles über die Auferstehung des Lazarus«, flüsterte sie abgerissen und streng und blieb unbeweglich zur Seite gekehrt stehen, ohne zu wagen und als schäme sie sich, die Augen zu ihm zu erheben. Ihr fieberhaftes Frösteln dauerte noch an. Der Lichtstumpf im schiefen Leuchter begann zu verlöschen und beleuchtete trübe in diesem armseligen Zimmer den Mörder und die Dirne, die sich über dem Lesen des ewigen Buches so sonderbar zusammengefunden hatten. Es vergingen vielleicht 5 Minuten oder noch mehr. »Ich bin gekommen, um über eine bestimmte Angelegenheit mit dir zu sprechen«, sagte Raskolnikow plötzlich laut und mit düsterem Gesicht, stand auf und trat an Sonja heran. Sie sah schweigend zu ihm auf. Sein Blick war besonders streng und drückte eine wilde Entschlossenheit aus. »Ich habe heute meine Angehörigen verlassen«, sagte er, »meine Mutter und Schwester. Ich werde jetzt nicht mehr zu ihnen gehen. Ich habe mit allem gebrochen.« »Warum?« fragte Sonja bestürzt. Ihre Begegnung mit seiner Mutter und Schwester hatte in ihr einen ungewöhnlichen, wenn auch nicht klaren Eindruck hinterlassen. Die Mitteilung von seinem Bruch mit ihnen vernahm sie beinahe mit Entsetzen. »Ich habe jetzt nur dich allein«, fuhr er fort. »Gehen wir zusammen. Ich bin zu dir gekommen. Wir sind beide verflucht. Lass uns beide zusammengehen.« Seine Augen leuchteten. »Wie ein Wahnsinniger«, dachte Sonja jetzt ihrerseits. »Wohin gehen?« fragte sie voll Angst und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. »Woher soll ich es wissen? Ich weiß nur eins, dass wir ein und denselben Weg haben, das weiß ich sicher. Und weiter nichts. Ein und dasselbe Ziel.« Sie blickte ihn an und verstand nichts. Sie begriff nur eins, dass er furchtbar, grenzenlos unglücklich war. »Niemand von Ihnen würde auch nur das Geringste verstehen, wenn du zu ihnen sprechen würdest«, fuhr er fort. »Ich aber habe dich verstanden. Ich brauche dich. Darum bin ich zu dir gekommen.« »Ich verstehe nicht«, flüsterte Sonja. »Du wirst später verstehen. Hast du denn nicht dasselbe getan? Auch du bist hinübergeschritten. Du hast es fertiggebracht. Du hast Hand an dich gelegt. Du hast ein Leben vernichtet. Dein Leben. Das macht keinen Unterschied. Du hättest im Geist und in der Vernunft leben können und wirst auf dem Heumarkt enden. Aber auch du kannst es auf die Dauer nicht aushalten. Wenn du allein bleibst, wirst du den Verstand verlieren, wie ich auch. Du bist ja jetzt schon wie irrsinnig. Also müssen wir zusammengehen, ein und denselben Weg. So lass uns denn gehen«,